Ja, wir hatten, das heißt die Nonnengesellschaft, eine Tagung vor 8 Tagen in Berlin und wurde ich kritisiert, nicht, dass ich eigentlich immer nur negativ diskutiere, nicht immer nur die Lücken und ungelösten Probleme bei Marx aufzeige. Und deshalb möchte ich jetzt mal umgekehrt verfahren. Ich möchte einmal zur Diskussion stellen, also gibt es denn irgendwie nur zuverlässige Dinge, verlässliche, solide Dinge bei Marx, an Fragestellungen, beziehungsweise einen festen Boden, also auf dem man aufbauen kann, was nicht in Frage zu stellen ist. Natürlich muss es sowas geben, sonst beschäftigt man sich nicht 30 Jahre lang mit diesen Texten. Versteht sich. Die Lücken sind den meisten ja bekannt. Nicht nur hat er es versäumt, dieses berühmte, von Engels kurz nach seinem Tod gesuchte Manuskript über Dialektik zu schreiben. Er hat auch keine Zeit gefunden, diese abstrakten Theorien zu konkretisieren im Blick nicht also auf eine Theorie des Außenhandels, der Wechselkurse, der Krisen, nicht kurz und gut. Er hat dieses projektierte 5. und 6. Buch nicht geschrieben. Dass es nicht nur auf Kritik ankam bei Marx, sondern eben auf eine positive Theorie, ist bekanntlich umstritten. Es gibt einige Autoren, die also Marx auf die Kritik von Dogmen reduzieren wollen und andernfalls auf Kritik von ökonomischen Strukturen. Aber ich habe mich da jetzt in diesen Band mit dieser Position auseinandergesetzt und dabei ist mir noch ein wichtiges Zitat entfallen, das stark belegt, nicht dass es Marx natürlich auch um eine positive Theorie der Ökonomie gegangen ist. Da sagt er nämlich, es ist ein Brief von etwa 1868, 1869 an Engels, glaube ich, zu finden im Band 32, 181, Seite 181. Nur dadurch, dass man die Stelle der widerstreitenden Dogmen, die widerstreitenden Gegensätze stellt, Konflikte, das wird übersetzt mit Widerstreiten, die widerstreitenden Gegensätze stellen, die ihren verborgenen Hintergrund bilden, kann man die politische Ökonomie in eine positive Wissenschaft verwandeln. Dieses Theorem impliziert ja nicht auch eine positive Theorie von realen Widersprüchen, die an die Stelle nicht der widerstreitenden Dogmen gesetzt werden sollen. Wie wichtig für ihn also beispielsweise eben das Buch 5 und 6 gewesen ist, eine Theorie nicht der, des Wechselkurses und des auswärtigen Handels, zeigt das folgende Zitat, gerichtet gegen Düring. Die eigentlich wissenschaftliche Frage aber, ob und wie eine vermehrte Zufuhr der edlen Metalle bei gleichbleibendem Wert derselben auf die Warenpreise wirkt, stellt er sich nicht und wirft jede Vermehrung mit ihrer Entwertung zusammen. Nicht, dass es für ihn also selbstverständlich ein Problem der positiven Wissenschaft, nicht des Außenhandels und vor allen Dingen eben halt auch der Geldbewegung, der Preisbewegung, die hätte er natürlich im 5. und 6. Buch diskutieren müssen. Im 3. Kapitel des 1. Bandes vermisst man, deshalb wurde Marx auch häufig völlig verfehlterweise auch kritisiert, die Darlegung der Realisierungsmechanismen nicht des Umlaufgesetzes, nicht und des Gesetzes des Maßes der Werte. Ja, wo sollte das dargelegt werden? Ja, in dem 5. und 6. Buch natürlich. Und ja, und dieses 5. und 6. Buch ist eben bis heute nicht geschrieben. Wie kommt das? Nicht? Also in 120 Jahren Marxismus hat keiner, wie Lenin, nicht nur wie Lenin sagt, Marx verstanden, im Hinblick auf Dialektik, so hat es auch keiner verstanden, eben diese Lücken zu schließen. Und unter diesem Aspekt der Fortbildung, und nur unter diesem Aspekt der Fortbildung, ist natürlich auch das Problem der Methode von Interesse, die er noch 1868 einmal im Brief, einen Brief dialektische Entwicklungsmethode genannt hat. Wenn ich mit Ökonomen über diese Dinge spreche, dann zucken die gar nicht. Das interessiert sie gar nicht. Methodenfragen mit dialektischer Entwicklungsmethode. Natürlich in erster Linie nicht die westeuropäischen Ökonomen, aber auch die osteuropäischen hatten eigentlich kaum sehr wenig damit im Sinn. Methode hat sich natürlich zu bewähren, selbstverständlich an der Thematisierung von Paradoxien der positiven Ökonomie. Das ist aufzuzeigen und das ist bisher nur mangelhaft aufgewiesen worden, weil es natürlich nicht gesichert ist, ob das Maastrichter Programm eben auch wirklich eingelöst worden ist, diese Kritik der Kategorien. Es spricht sehr vieles dafür, aber es gibt auch da noch eine ganze Reihe von offenen Fragen. Natürlich, wie ist Dialektik überhaupt zu begründen? Darüber ist im Ostblock jahrzehntelang diskutiert worden und auch in Frankfurt besteht darüber keinerlei Einigkeit. Mein Kollege Jürgen Ritzert, nichts, der ist da ganz anderer Auffassung als ich war. Mein Freund Helmut Reichelt und ich. Und zwar einfach deshalb, nach dem Tod Adornos sich drängten einige Schüler, also die Schnedelbachs und Ritzerts und Präzision. Sie wollten klar definierte Begriffe haben. Und das ist wohl der wesentliche Grund, weshalb sie ausscherten und sich der analytischen Wissenschaftstheorie zugewandt haben. Also vor allem den Ritzert. Und sie sind dann bemüht, nicht um einen analytisch aufbereiteten Hegel, was dann noch von Hegel übrig bleibt, das ist ja immer rätselhaft. Aber das gibt es ja, das gibt es ja. Das ist ja sehr im Schwang, nicht einen analytischen Hegel. Nicht, aber selbstverständlich nicht, also den Satz des Widerspruchs. Nicht wollen natürlich diese Hegel interpretieren, also das ist. Er ist der Tod, nicht? Den will man nicht also anrühren. Da finden sich dann also solche Sätze in Ritzerts Logik der Sozialwissenschaft. Ja, die Rose sei nun einmal in ein und derselben Hinsicht nur rot und nicht zugleich nicht rot. Und dass er also dieser Satz mit diesem, ja, mit diesem Exempel soll der Satz zu dieser These belegt werden. Und und die, als ob das Hegel und Marx im Gang ist. Ja. Und, ja, so haben wir also 3 Jahre lang, habe ich mit Ritzert diskutiert, wir haben einander vorbei diskutiert. Wir haben 3 Jahre lang diskutiert, nicht über Marx Texte. Plötzlich finde ich jetzt, also hat mich bald umgeworfen, finde ich also jetzt hier in diesem Logik der Sozialwissenschaft diesen Satz. Allerdings, er hat später dann noch sich mit diesen heiklen, das muss man hier hoch anrechnen, diesen heiklen Problem der Realabstraktion beschäftigt und da leitet man wohl Schiffbruch mit dem Satz von Widerspruch. Ich will nur sagen, es ist, viele Fragen sind nach wie vor offen. Die einzigen, die den Positivisten in Frankfurt Paroli geboten haben, das waren nicht die Adorniten unter den Philosophen, sondern das war die Lippo-Schule. Eine sprachphilosophisch orientierte Hegel-Interpretation erarbeitet haben, jenseits des Gegensatzes von Idealismus und Materialismus. Ich weiß nicht, der Name ist wohl hier kaum noch bekannt, Bruno Niebuhrs, nicht? Und einer seiner Schüler und ältesten Assistenten ist der Josef Simon, der also die Dinge, diese sprachphilosophischen Probleme sehr präzise darlegt. Also, eigentlich müsste Ritzert und Schnedelmann müssten befriedigt sein, im Hinblick auf ihr Präzisionsbedürfnis nicht. Aber sie lesen die nicht. Auch Schnedelbach hat nie sich mit der Lippo-Schule beschäftigt, insbesondere also auch mit philosophischen Laien recht überzeugten Kantkritik, nicht von Niebuhrs, nicht und des anderen Schülers Röpkes. Das sind so die Streitigkeiten der Marxianer unter sich. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Nicht als Trostpflaster, sondern weil man sich ja nun, weil sich ja die dialektische Entwicklungsgruppe bewähren muss, in der Auseinandersetzung mit den innertheoretischen Kontroversen der Ökonomie. Noch vor etwa 6-7 Jahren wurde man ausgelacht im ökonomischen Kreis, wenn man von irgendwelchen Rätseln sprach. Und etwa 1996 ist das ganz anders. Es sind jetzt eine ganze Reihe von Sammelbänden erschienen, nicht also über die Rätsel des Goethes. Also, die erscheinen meistens in dem Marburger Metropolis Verlag. Aber hier, der andere ist hier im Athenäum Verlag, teilweise auch im Campus Verlag. Es sind mittlerweile ungefähr 8 Bücher erschienen über Aporien des Geldes. Paradox des Geldes heißt hier auf dem Klappentext, was ist das Geld? Dann hier das Unverstand etwas Geld. Es begann eigentlich mit diesem Band, Georg Simmels Philosophie des Geldes, das heißt, begann mit der Simmel-Rezeption in den 90er Jahren. Die Philosophie des Geldes von Simmel, nicht, die ist 1900 erschienen, nicht, also 100 Jahre Philosophie des Geldes, so heißt das. Georg Simmels Philosophie, da gibt es noch 3 weitere Bände, nicht über, auch teilweise im Metropolis Verlag, über die Simmelsche Philosophie des Geldes. Und das Charakteristische in der heutigen Diskussion, Rezeption nicht, des Geldrätsels besteht nun darin, dass wirklich jeder an jeden vorbeiredet. Das heißt, keiner von diesen Autoren nimmt von diesen anderen Bänden Kenntnis. Da gibt es also einen französischen linken Ökonom, der Begründer der sogenannten Regulationstheorie, Michel Algeta, der hat hier in diesem hauptsächlich von Österreich verfassten Band Gestaltung des Geldes, Metropolis Verlag 2000, einen längeren Beitrag geschrieben und vor allen Dingen die Herausgeberin ist sehr angetan, also von diesem Algeta. Beide nehmen nicht davon Kenntnis, nicht, dass hier in diesem Band von Kinzel Schneider, Georg Simmels Philosophie des Geldes, von einem philosophisch recht bestrafen Ökonom, der Algeta nicht in Grund und Boden kritisiert wird. Nicht, also, man kann also wirklich sagen, es wiederholt sich jene Situation, die schon in den 20er Jahren, so vor etwa 75 Jahren beschrieben worden ist als Chaos in der Geldtheorie. Das kann man wirklich sagen. Also es herrscht ein Chaos in dieser Diskussion, nicht um die Rätsel des Geldes. Das ist aber die eine Seite, nicht, dass man sehr vieles, eben auch nicht alles, in Frage gestellt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Lehrbücher ansieht, bekommt man das entgegengesetzt. Das Bild nicht dann, ist alles in Butter nicht, also ist klar, nicht die Ökonomie ist eine Wissenschaft, nicht nur als Wissenschaft, da ist natürlich auch was Geld. Charakteristisch ist auch in der Hinsicht ein bekanntes Lehrbuch, der Name ist sicherlich vielen von Ihnen bekannt, der Semmelsen. Das Buch ist in 13 Auflagen erschienen, 15. Auflage 1995, die ich jetzt zitiere. Und da findet sich in dem Kapitel über Geld und Bankenwesen eingangs als Motto ein ziemlich bekannter Satz gegen Marx übrigens im dritten Kapitel ebenfalls, also im Geldkapitel des ersten Bandes, ebenfalls bringt, fast wortwörtlich, nämlich ein Satz von Gladstone, des englischen Premierministers, im Kontext Geld, die Debatten des englischen Parlaments um 1840, die Marx nicht sehr gründlich studiert hat. Da sagt der Gladstone, nicht einmal durch die Liebe haben sich so viele Menschen zum Narren gemacht, wie durch die Grübelei über das Wesen des Geldes. Und ein anderer bekannter Ökonom, Wagemann, der dann auch resignierte, Wagemann war ein Theoretiker, der Mitte der 50er Jahre gestorben ist, Präsident des Statistischen Reichsamtes und auch bekannter Konjunkturtheoretiker, der resignierte auch und sagt also, letztlich entzieht sich der Bestimmungsgrund des Preisniveaus, des internationalen Preisniveaus, menschlicher Einsicht. Und der zitiert eigentlich den Lord Oberstdorf, der auch in dieser Debatte beteiligt war. Und für Oberstdorf haben die Menschen beim Nachdenken über das Geld sogar den Verstand verloren. Also, auf der einen Seite wird hier alles in Frage gestellt von dem Semmelsen mit diesen Zitaten. Ja, aber wenn man sich dann nun seine positiven Darlegungen ansieht, ist alles verschwunden. Da gibt es nur noch klare Dinge. Ich will Ihnen das jetzt ersparen, was für ihn alles zweifelsfrei ist. Ja, aber so vielleicht ist sich fast ein sämtliche Lehrbücher. Hier habe ich noch eine Fotografie aus einem anderen Lehrbuch, einem Standardlehrbuch, Einführung in Geldtheorie von Ottmar Issing. Das ist auch in 12 Auflagen erschienen, 12. Auflage 2001. Da heißt es eingangs, ganze Berge wissenschaftlicher Literatur zeugen davon, dass der Geldbegriff in den Wirtschaftswissenschaften alles andere als unumstritten ist. Aber warum eigentlich, das ist dann gar nicht zu erfahren. Denn es scheint doch alles klar zu sein, Geld ist, was Geldfunktion ausübt. Geld ist, was Geldfunktion ausübt. Das ist die Standarddefinition in fast sämtlichen Lehrbüchern. Man sollte doch meinen, da liegt doch ein Einwand auf der Hand, der wirklich dann auch gestellt worden ist, in einem ziemlich bekannten Standardwerk der Geschichte der Geldtheorie von einem Franzosen, Charles Rüst. Und der Rüst mich, der stellt ganz lakonisch fest, okay, bloß, wie definiert man seine Funktion? Nicht, was versteht man unter dem Wert des Geldes beispielsweise? Und fügt hinzu, es kann seltsam scheinen, dass man in den Tausenden von Jahren, in denen das Geld schon existiert, noch keine definitive Antwort auf diese Fragen gefunden hat. Und dann stellt er also ganz konkret das eigentliche Problem, was ist überhaupt die abstrakte Geldeinheit? Was ist die Werteinheit? Hier bei den Semmelsen, da kann man erfahren, nicht, die erste Funktion des Geldes ist die Recheneinheit, das Geld als Recheneinheit. Und am Schluss seines Geldkapitels, so ganz nebenbei, nämlich in der Zusammenfassung, erfährt man plötzlich, die Geldeinheit ist eine Werteinheit. Nun ja, also wer ein bisschen mit der Geschichte der Geldtiere vertraut ist, weiß nicht, dass die Leute, die Geldtiere, die verzweifelt waren in den 20er Jahren, was ist eigentlich Wert in dieser Wortzusammensetzung, Werteinheit? Das heißt, wenn man von Dollar spricht, von D-Mark, Franc spricht und so weiter, von diesen Recheneinheiten, nicht, was heißt da Wert? Nicht Dollar soll ein Name für Wert sein, man nennt diesen Wert dann auch abstrakten Wert. Bloß was bedeutet das? Nicht? Was heißt Wert in dieser Wortzusammensetzung? Werteinheit, gleich Recheneinheit. Vor allen Dingen, wie verhalten sich denn diese verschiedenen Funktionen zueinander? Nicht? Also, die schweben ja nicht in Luft, die haben Raum. Nicht? Und deswegen sagt man, sie haben einen Träger. Ja, aber was heißt das? Das ist ja eine Metapher. Nicht? Geld als Träger von Funktionen. Die Funktionen haften, heißt es hier, an diesem Träger. Das sind alles Bilder, das sind alles Metaphern. Kein Ökonom ist imstande, sich darzustellen, also was denn jetzt die Einheit der verschiedenen Geldeinheiten ausmacht. Nicht, also wenn ich von Geldfunktion spreche und will das nicht tautologisch definieren, ich muss ich ja sagen können, was unterscheidet beispielsweise, also jetzt nun die Recheneinheit, diese Maßeinheit von physikalischen Maßeinheiten. Nicht? Und dann kommt gewöhnlich die Antwort, naja, es ist eine Werteinheit, es ist eine Wertfunktion. Nicht alle. Da ist man dann plötzlich mitten im Wertproblem. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Und da ist das Chaos noch viel größer. Also man wandert von einem chaotischen Zustand in der Ökonomie zum anderen. Da hat man schon längst resigniert, was das Wertproblem angeht. Man hat festgestellt, es gibt 26 Wertaussagen. 26 nicht fast synonyme Begriffe von Wert, Termini von Wert, die aber irgendwie eben auch verschiedene Aspekte bezeichnen. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. Das heißt also, wenn Sie irgendwo Wert lesen, müssen Sie sofort fragen, ja, was versteht der Betreffende hier unter Wert? Also es gibt mindestens vier Begriffspaare von Wert, nämlich abstrakter Wert, konkreter Wert, besonderer Wert, allgemeiner Wert, relativer Wert, absoluter Wert, Wert Tauschwert, Wert Gebrauchswert. Jedes Mal stellt sich die Frage, natürlich, in welchem Verhältnis stehen also diese Wertpaare zu anderen Kategorien, also insbesondere, wie verhält sich jetzt mit der Wert der Ware zum Kapitalwert etwa? Nicht, was heißt also, in welchem Sinne spreche ich von Wert, wenn ich von Kapitalwert spreche? Und das ist alles letztendlich völlig ungeklärt. Wie gesagt, man hat die Akten geschlossen, die deutschen Ökonomen haben 1931, 1932 eine Mammutdiskussion geführt, nicht über die Wertfrage. Die Standesorganisation der Ökonomen heißt Verein für Sozialpolitik. Und der macht nur seine Jahrestagung und eine Vollversammlung war gewidmet der Wertfrage. 1931, 1932 sind dann auch zwei Bände mit Referaten, Diskussionsbeiträgen erschienen. Es hat eben auch da festgestellt, Chaos in der Werttheorie. So formuliert es ein Ökonom. Und es versteht sich, also wenn man schon bei Geld und Wert ist, nicht, dann hat man eigentlich immer schon auch im Hintergrund den Begriff Kapital. Also wenn über Wert und Geld keine Einigkeit besteht, dann noch viel weniger über Kapital. Da weiß man natürlich auch nichts über Kapitalismus, versteht sich. Ich kann sinnvoll natürlich nur von Kapitalismus sprechen und auch von Kapitalismus gewinnt. Ich, wenn ich eine sehr klare Vorstellung habe über den Begriff des Kapitals in seinem Verhältnis nicht zu Geld und Ware. Nicht wie ist also jetzt nun dieses wechselseitiges Bedingungsverhältnis von Ware und Geld einerseits zum Kapital andererseits zu begreifen. Nicht? Einerseits nämlich setzt Ware und Geld Kapital voraus, nicht andererseits wiederum setzt das Kapital Ware und Geld voraus. Nicht? Also dieses Zirkelverhältnis. Verhältnis von Kapital einerseits und Warengeld andererseits ist völlig ungeklärt. Und da ist man natürlich schon beim Thema Dialektik. Das heißt, eine der Aufgaben einer dialektischen Entwicklungsmethode besteht unter anderem darin, solche Zirkel zu thematisieren, die immer wieder auftreten. Den sogenannten Wirtschaftenzirkel beispielsweise zwischen Ware und Geld. Nicht nur zwischen Ware und Geld einerseits, Kapital andererseits, sondern auch zwischen Ware und Geld. Das heißt, es ist strittig, setzt das Geld die Ware voraus, oder es ist umgekehrt, das Geld als eine primäre Entität zu setzen und vom Geld die Ware zu wahren. Das ist zurzeit die herrschende These. Nicht am Anfang steht das Geld, beziehungsweise am Anfang steht der Kredit. Nicht, also für Schumpeter, nicht von dem stammt diese These, das war es dann später sehr zweifelhaft, ob es wirklich richtig ist, dass einer Kredittheorie des Geldes der Vorzug zu geben ist vor einer Geldtheorie des Kredits. Diese Zirkelprobleme sind also nach wie vor, bleiben sie ungelöst. Zunächst einmal im Allgemeinen über das Durcheinander, also in der gegenwärtigen geldtheoretischen Diskussion. Und jetzt stellt sich also die Frage, worauf kann man sich überhaupt noch verlassen? Gibt es bei Marx also wirklich unanfechtbare Sätze und Fragestellungen? Problemstellungen, die eben keine Scheinprobleme thematisieren. Ich würde sagen, also aus meiner Perspektive, dieser Problemkatalog lässt sich natürlich ergänzen. Ich trage das jetzt hier zunächst einmal ganz vorläufig vor. Vielleicht lässt sich das auch reduzieren, es überschneidet sich. Ich sehe also 6 Punkte, die also meines Erachtens nach also die Überlegenheit des Marx'schen Ansatzes, des Marx'schen, ich würde sagen, wie es modern heißt, Forschungsprogramms aus. Zunächst einmal, ich glaube nur vom Marx'schen System her, von der Marx'schen Theorie her, lässt sich so etwas thematisieren wie Ökonomie als Gesamtsystem. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass also Ökonomie ein Gesamtsystem darstellen kann, sondern es gibt in der Lehrbuchliteratur gibt es Brüche, unheilbare Brüche zwischen ganz bestimmten Theorien innerhalb der Ökonomie. Und der bekannteste Bruch, nicht viel diskutierte, ich würde sagen, eben auch nicht auflösbare Problem ist das des Verhältnisses von Mikroökonomie und Makroökonomie. Man kann auch sagen, also, das Verhältnis also zwischen den mikroökonomischen Aktivitäten, den Handlungen und demjenigen, was diese Handlungen voraussetzen. Diese Handlungen setzen immer schon die Existenz von Geld und Kapital voraus. Andererseits wiederum ist Geld und Kapital irgendwie ein Produkt, nicht eben auch von Handlungen. Also in der Systemtheorie und Handlungstheorie hat man ja eine ähnliche Fragestellung, aber im verschärften Maße tritt es natürlich auch hier in der Ökonomie. Also das ist der Bruch von Mikroökonomie und Makroökonomie. Verwandt ist eine andere Aporie, nämlich die zwischen den sogenannten realen Sektor der Wirtschaft nicht und dem monetären Sektor der Wirtschaft. Da spricht man von einer Dichotomie, nicht zwischen nominalen und realen. Das heißt, im realen Sektor, nicht in der Theorie des realen Sektors will man feststellen, was kommt denn eigentlich zum Vorschein, wenn man die Geldsteuer wegzieht? Nicht, was ist hinter der Geldsteuer vorhanden? Sie sehen schon, das ist irgendwie verwandt natürlich der Marxischen Fragestellung Wesen und Erscheinung. Welche Kriterien sind denn nun eigentlich gegeben, dass ich hinter dem Gehirnschleier das Richtige sehe? Denn ja, Gedankenexperimente. Durch reine Gedankenexperimente wird der Gehirnschleier entfernt. Und was kommt hinter dem Gehirnschleier zum Vorschein? Und da wird es natürlich als Marx natürlich eine andere Antwort geben, versteht sich nicht als die herrschenden Ökonomen. Und Sie sehen an diesem Beispiel, dass die Ökonomie es nicht bewältigt hat, dieses Problem der Gedankenexperimente wissenschaftstheoretisch zu bearbeiten. Denn das enthält etwas Nicht-Empirisches. Enthält a priori Elemente. Wenn ich nur aufgrund von Gedankenexperimenten feststellen kann, was sich in der realen Wirtschaft vollzieht, dann hat das offenkundig also einen spekulativen Charakter. Und das macht, dass der eine Problemkomplex, nicht der also den nicht-empirischen Charakter einer Reihe von Theorien der Ökonomie ausmacht. Der andere bezieht sich natürlich auf das Problem des Gesamtsystems. Nicht wie die Frankfurt immer wieder sagen, der Totalität. Der Hans Albert in seiner Kritik nicht an Adorno war immer wieder vor, ja, also es mangelt bei Adorno an einer begrifflichen Klarheit im Hinblick auf den Begriff der Totalität. Ich möchte hinweisen, dass der Adorno in seiner letzten Vorlesung, Einleitung in diese Psychologie, sich genau mit diesem Albertschen Vorwurf beschäftigt hat. Diese Vorlesung war nämlich gewidmet der Ausarbeitung seines letzten Beitrags, nämlich der Einleitung in den Positivismus. Da stellt sich das nieder. Und Adorno hat das natürlich diskutiert unter der sehr esoterischen Fragestellung, nicht der berühmten, richtigen realen Abstraktion. Nicht, das heißt, dem Problem nicht, dass wir es in der Ökonomie mit existierenden Allgemeinen zu tun haben, mit Universalien im klassischen Sinne. Das ist nicht nur eine These Adornos und von Marx, sondern auch von Simmel, völlig unaufgelöst. Wie kann man euch eigentlich jetzt das philosophische Universalienproblem, wie ist zu begreifen, dass dieses Universalienproblem wiederkehrt in irgendeiner Form in der Geldtheorie? Und das alles, übrigens der Begriff Realabstraktion, findet sich zum ersten Mal bei Sinne. Auch in Sinnesphilosophie des Geldes ist die Rede von einer Realabstraktion. Aber Sinne löst das nicht auf, hat auch gar nicht die Anspruch herum. Und es ist auch interessant, nicht, dass in der heutigen Sinnesdiskussion, also hier in diesem Einband, wird bereits unterschlagen. Das Problem der Realabstraktion und der Universalien. Damit natürlich auch der Totalität. Ja, also dieses Problem der Totalität stellt sich vor allem unter dem Aspekt, wenn es richtig ist, dass, wie auch eben der Adorno formuliert hat, dass in alles in allem zusammenhängt, dass jedes Element jedes andere durchdringt, dann stellt sich natürlich das Problem des Anfangs. Wenn jedes von jedem abhängt, und Marx formuliert das System, er formuliert das so, im bürgerlichen System jedes ökonomische Verhältnis das andere voraussetzt und so jedes Gesetzte zugleich Voraussetzung ist. Dies ist mit jedem organischen System der Fall. Organisches System als Totalität. Das ist ein Satz hier aus den Grundrissen, Band 42, Seite 203. Ja, also wenn jetzt jedes mit jedem zusammenhängt, ja, wie kann ich dann einen Anfang finden? Nicht, wie kann ich ein ganz bestimmtes Element nicht als grundlegendes auszeichnen? irgendeiner Weisicht muss es ja also dann von den anderen unabhängig sein. Und Marx diskutiert das, wer die Einleitung kennt, nicht, weiß, nicht, dass das Verhältnis von Disproportion, Produktion, Konsumtion genau diese Frage aufwirft. Was steht am Anfang? In welchem Wechselverhältnis stehen also diese verschiedenen Elemente zueinander? Empirisch lässt sich das nicht beantworten. Und nun sagt bekanntlich Marx, ja, also die Produktion ist natürlich auch von der Zirkulation abhängig. Aber letzten Endes ist die Zirkulation bedingt durch die Produktion. Was heißt das letzten Endes? Und hier operiert der Marx mit einer dialektischen Figur. Die Produktion ist ein übergreifendes, heißt es in der Einleitung. Und so ist also auch in dem Zirkelverhältnis von Ware und Geld, nicht die Ware, auch als ein übergreifendes Gesetz. Nicht die Ware überhaupt, nicht verdoppelt sich im Preis bestimmte Ware und Geld. Das heißt, nicht, also auch da haben wir nicht dieses Problem des Anfangs innerhalb des Zirkels, der Gestalt nicht, dass also eben nicht das Geld am Anfang steht, sondern das Prinzip Ware. Ein existierendes Prinzip Ware überhaupt. Nicht, das steht am Anfang. Ja, und dann ist zu fragen, also wie findet denn nun diese Entwicklung, dieses Prinzip statt? In den Grundrissen nicht, ist das, handelt es sich um eine, wie der Alfred Schmidt im Anschluss an den Sartre das formuliert hat, diese progressiv-regressive Methode, nicht dass also die Entwicklung gleichzeitig ein Rückgang in den Grund ist. Und diese progressiv-regressive Verfahren scheint nicht mehr im Kapital vorhanden zu sein. Nun ist die Frage, ist es eine Popularisierung? Ist es darauf zurückzuführen, dass Marx, wie er in einem Brief schreibt, im Kapital seine Methode versteckt hätte? Ist es darauf zurückzuführen, dass dieses Verstecken der Methode auch im Zusammenhang damit steht, dass er dieses erste Prinzip Ware popularisiert hat? Nicht, also in einem Vorwort heißt es, ich habe die Lehre von der Substanz des Wertes möglichst popularisiert. Aber bloß, was heißt denn Popularisierung? In irgendeiner Weise muss das ja Einfluss haben und auch auf das Verflachen seines Verfahrens im Kapital. Der Popularisierung wegen. Das ist also alles völlig ungelöste Probleme und man kann diese Probleme eigentlich nur diskutieren von materialen Fragen her, materialen Fragestellungen her, eben zum Beispiel das Problem des Anfangs. Schafft es wenigstens die bürgerliche Theorie vom Geld her als Ausgangspunkt, als Ausgangskategorie das Kapital zu entwickeln. Nicht? Also solche Waren treten dann auf. Ja, also, ich meine, dass es nur Marx, wenn auch sicherlich nur ansatzweise gelungen ist, es zu skizzieren, mehr ist es eigentlich nicht, was man unter der Theorie eines Gesamtsystems zu verstehen hat. Und am klarsten formuliert das Marx in zwei Sätzen auf der letzten Seite der Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie. Da beschäftigt er sich mit eigentlichen Geldtheoretikern, die er sehr schätzte. Den Fullerton und den Tuck. Und kommt dann zu Wilson und kommt dann zu der Feststellung, all diese Schriftsteller fassen das Geld nicht einseitig, sondern in seinen verschiedenen Momenten auf. Aber nur stofflich, ohne irgendeinen lebendigen Zusammenhang. Sei es diese Momente untereinander, sei es mit dem Gesamtsystem der ökonomischen Kategorien. Nicht, also hier wird dem Ökonomen, wohlgemerkt dem besten Ökonomen, der noch schätzt, vorgeworfen, dass sie also nicht imstande sind, die verschiedenen Momente des Geldes Und das statt von Momente sagt er eben oft auch in der Sinn der ökonomischen Termine die Funktionen. Also er verwendet Funktionen, Bestimmungen, Momente, Synonyme. Und schon der Begriff Moment statt Funktion weist darauf hin, dass es ihm auf die Totalität der Funktion ankommt. Und er gebraucht auch diesen Ausdruck. Er nennt einmal Geld auch Totalität im Geld als Totalität in seinen Funktionen, in den Grundrissen. Das ist auch das einzige Mal nicht, dass ich so etwas finde. Da kommt es eigentlich wirklich an. Das Geld als eine Totalität zu fassen, als ein Ganzes von Momenten. Und das Geld selbst wiederum ist zu vermitteln, nicht mit dem Gesamtsystem, nicht der Kategorien, fordert er hier. Und das nennen wir einen lebendigen Zusammenhang. Natürlich taucht sofort die Frage auf, ist es denn nicht der rechte Sinn von dialektischer Entwicklungsmethode, das hat das Dings der Josef Simon übrigens dargestellt, in einem vorzüglichen Artikel, den ich Ihnen allen empfehlen kann, nämlich das Stichwort Leben im Handbuch der philosophischen Grundbegriffe im Kösel Verlag. Und da finden Sie auf etwa 12, 14 Seiten eine sehr gedrängte Darstellung dieser Problematik, Dialektik und Organismus, Dialektik und Leben, wobei er genau daran anknüpfen könnte, was er heute Vormittag diskutiert hat. Er sagt dann also, dass die Verstandeslogik zuzuordnen ist dem mechanischen Objekt, nicht, und die Vernunftlogik dem organischen, die Vernunftlogik als Schlusslogik dem organischen Objekt. So ähnlich sieht es übrigens auch der Leroy Kramer. Unter diesen Aspekt diskutiert der Darsteller. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen. Ja, also, das ist das Problem des organischen Zusammenhanges, organisches System, im Unterschied zum mechanischen System. Und diesen Begriff des lebendigen Zusammenhanges stellt er gegenüber, durchaus hegelianisch, dem bloßen Reflexionszusammenhang, nennt er es in der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie. Heute sagt man Modellkonstruktion. Nicht Modellkonstruktion, das sind bloße Reflexionszusammenhänge. Während es Marx also jetzt nur auf einen realen Zusammenhang ankommt, wobei die Frage auftaucht, was heißt dann eigentlich Notwendigkeit? Es geht sich nicht um eine kausale Notwendigkeit und nicht um eine logische Notwendigkeit handeln kann. Und dieses Problem der Notwendigkeit wird ebenfalls dann sehr intensiv von Liebrucks und Simon diskutiert. Dass eben dieser Begriff von Notwendigkeit, den auch hier Marx verwendet, natürlich jenseits dieses Gegensatz nicht von Teleologie, nicht von mechanischer Bestimmung anzusetzen ist. Da gibt es dann auch einen sehr guten Aufsatz von Simon, nicht, über das Problem von kausaler Bestimmung und teleologischer als Einheit der Gegensätze. Also dieses Problem des sozialen Gesamtsystems. Hier scheint es meines Erachtens keine Alternative zum Marx-Ansatz zu geben. Das geht auch noch aus den folgenden Punkten hervor. Wenn ich die Frage stelle, worauf kann man eigentlich sicher lassen? Was ist das Fundament, an dem nicht zu rütteln ist? Als zweiten Punkt, den Gesamtsystem, würde ich nennen das Doppelsein, die Doppelexistenz sämtlicher ökonomischer Kategorien. Ich habe in diesen Bänden eigentlich nur einen Theoretiker gefunden, bezeichnenderweise ein Philosoph. Ein Ökonom hat diese Frage gar nicht gestellt. Nämlich der Peter Heinte, nicht der Sohn des österreichischen Philosophen Heinte. Der Peter Heinte ist auch Philosophieprofessor in Österreich Und der Heinle stellt, Heinles Artikel heißt, was ist Geld? Und da stellt er gleich eingangs, bringt er ein längeres Zitat, der Autor ist mir nicht bekannt. Ein gewisser Wolfram Weimar, ich habe den Namen noch nie gehört. Er bringt, er weiß das Zitat auch nicht aus. Schreibt dieser Weimar, Geld ist etwas Hochabstraktes und Knallkonkretes zugleich. Ich will das Zitat nicht fortsetzen, aber hier ist das Problem sehr präzise gefasst. Doch, es wird nie gelöst. Er stellt das Zitat hier am Anfang nicht in seinen 30-seitigen Artikeln, kommt uns keine Auflösung. Das ist die Lösung des Geldrätsels. Es kommt das Zugleichsein von hochabstrakten und konkreten. Was heißt das nicht? Was heißt diese Einheit, Einheit des Gegensatzes von Abstrakten und Konkreten? Das ist ja etwas Irres, nicht? Das ist also das Geld einerseits von seinen abstrakten Bestimmungen her, als D-Mark, Dollar, abstrakte Werteinheit, etwas Hochabstraktes ist. Dann auf der anderen Seite aber irgendeiner Weise, wie man das formuliert, sich verkörpert. Sich ausdrückt in einem Materiellen, sich inkarniert, also diese Termini tauchen auf in der ökonomischen Theorie. In den Nierbüchern wird das teilweise konstatiert. Da heißt es dann, das Geld als abstrakte Werteinheit sei angeblich etwas ganz anderes als das Geld, nicht als Schein, als etwas Konkretes, als etwas Materielles. Dann taucht die Frage auf, kann ich denn wirklich das Konkrete, nämlich das Geld ist aber Funktion, nicht als Wertaufbewahrungsmittel, sondern als Tauschmittel, kann ich das wirklich denken, ohne das Geld als Abstraktes? Und ich würde sagen, also hier kann man wirklich handfest demonstrieren, dass das Problem einer dialektischen Einheit der Gegensätze ganz massiv uns hier in der Geldtheorie begegnet. Nicht einmal der Peter Heindl, der Philosoph Heindl, dessen Vater sich sehr intensiv mit dem Universalienproblem beispielsweise beschäftigt hat, geht auf diese Frage, auch vor allem mit Hegel, es gibt mehrere Beiträge seines Vaters nicht zu Hegel in Interpretation, geht auf diese Frage ein, ob wir es tatsächlich hier mit dem Geld nicht als der Einheit der Gegensätze von Abstrakten und Konkreten zu tun haben. Geld ist für ihn also nun so ein neues Zauberwort, das ist aber auch in der Soziologenliteratur sehr verbreitet. Geld ist ein Medium. Und da würde ich sagen, natürlich sehr dunkel, nicht? Denn als Medien bezeichnet er unter anderem also auch die Schrift und die Sprache. Also wie verhalten sich jetzt nur diese drei Medien zueinander? Geld, Sprache, Schrift. Also ein Unbekanntes wird durch ein anderes Unbekanntes erklärt. Die Parallelen liegen auf der Hand. Das ist immer wieder betont worden, dass es eine innere Verwandtschaft gibt zwischen Sprache und Geld. Der erste, nicht mal der große Kant-Kritiker Hamann, der das herausgestellt hat, es gäbe also eine innere Verwandtschaft, weit entspringt der gleichen Quelle, Sprache und Geld, schreibt der Georg Hamann. Natürlich finden sich ähnliche Überlegungen in der Romantik bei Hegel. Marx hatte kein Gespür für solche Parallelen. Natürlich bei Sinnel. Auch bei Sinnen finden Sie nicht die Parallelisierung von Sprache und Geld. Und schließlich eben an Sinne anknüpfen bei Lebrux, fast in jedem Band seines Mammutwerkes, Sprache und Bewusstsein. Es ist ja einleuchtend, nicht diese Parallelisierung, denn ganz bestimmte geldtheoretische Begriffe sind sprachphilosophische Begriffe. Repräsentation, Zeichen, Ausdruck, Erscheinungsform. Nicht? Also meine diese scheinbar ökonomischen Begriffe, das sind die Wahrheit sprachphilosophische Begriffe, das ist die Herkunft. Und diese Dinge sind also auch völlig ungeklärt, ist den meisten Ökonomen gar nicht bewusst. Es gibt zwar allerdings ein Buch, Geld als Zeichen, von einem Kassiererschüler aus Hamburg, aber diese Bücher sind alle wieder vergessen. Ja, also, da liegt es ja auch daran, nicht? Also, dass hier sprachphilosophische und geldtheoretische Begriffe nicht ineinander greifen. Aber vor allen Dingen, eine Strukturmerkmal ist in beiden gemein. Nicht Lippungs fragt zum Beispiel, was ist, das Ort, was ist der Ort des Geldes, was ist der Ort der Schrift? Nicht? Ist der Ort der Schrift das Bewusstsein? Ist die Schrift nur in uns? Nicht? Ist die Sprache nur in uns? Ist das Geld nur in uns? Oder sind Sprache, Geld und Schrift subjektiv objektive Einheiten? Und genau diese These ist auch die These von Marx. Das ist aber auch nicht ausgearbeitet. Ökonomische Kategorien werden einmal als objektiv Gedankenform definiert, dann wiederum als Existenzbestimmung. Nicht? Sie sind also objektives und subjektives zugleich. Die Formulierung subjektiv, objektiv findet sich wortwörtlich auch in den Vorarbeiten zum Kapital. Aber wenn ich diese Dinge ernst nehme, dann muss ich natürlich also das Subjekt-Objekt-Schema in Frage stellen, hinterfragen. Das heißt, jenseits des Gegensatzes von Subjekt-Objekt eine Theorie des Geldes und des Kapitals entwickeln. Und das hat eben Marx unterlassen, das finden wir nicht. Wir diskutieren in der Marx-Gesellschaft auch über den Begriff der Kategorie. Und dann kommt man immer wieder in große Schwierigkeiten. Also hier gibt es auch methodologische Lücken bei Marx. Und höchstwahrscheinlich hatte er Schwierigkeiten. Aufgrund seiner ursprünglich nominalistischen Herkunft. Diese Subjekt-Objekt-Dialektik zu entwickeln. Denn es ist schwer vorstellbar, nicht mehr seine. Was der Marx-Kritiker Klaus Hartmann zu Recht festgestellt hat, eine nominalistische Dialektik begründen lässt. Das ist wahrscheinlich nur möglich im Sinne nicht dieser sprachphilosophischen Rekonstruktion, die hier gibt es nicht wie die Übungs- und Sinnbeformen. Aber das ist eine Vermutung. Er ist bezeichnet, dass im Osten, also im klassischen Marxismus, diese Fragen, die ich hier diskutiere, nie gestellt worden sind. Der Begriff der Darstellung und der dialektischen Bildungsmethode findet sich nicht nur nicht in den Lehrbüchern, selbst in den großen philosophischen Handbüchern, also in dem zweibändigen Lexikon der Philosophie der DDR, sucht man vergeblich nach dem Stichwort Darstellung, Entwicklungsmethode im Kapital. Eine ganz merkwürdige Sache. Aber das hängt eben damit zusammen, an unserer Diskussion nimmt ein paar DDR-Ökonomen teil, die mit den internen Diskussionen vertraut waren. Da stellt sich heraus, im internen Zirkel hat man sehr wohl über diese Dinge diskutiert. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Bloß, man wäre dann in Konflikt geraten mit der Vulgarisierung des marxischen Ansatzes durch Friedrich Engels. Und deshalb musste man in die Diskussion der Grundrisse, die öffentliche Diskussion der Grundrisse drüben, nur geheim in kleinen Zirkeln führen. Deshalb ist auch einer der Gründe, nicht weshalb der Osten nicht imstande war, diese marxische Theorie zu konkretisieren und fortzuführen. Warum die fünfte und sechste Blume eben halt nicht im Osten erschienen ist, geschrieben worden ist. Schließlich hat man drüben tausende von Ökonomieprofessoren und Philosophen beschäftigt. X Institute, Akademie. Ich glaube, das fünfte, sechste Buch nicht geschrieben worden. Es sind, die Aufgabe als solche ist gesehen worden. Also in Halle gab es einen Arbeitskreis, die hatten tatsächlich Ehrgeiz, sowas zu machen. Es ist nichts sonst gelaufen. Also sie müssen, sie hätten das ganze Maxi-Werk überfragen müssen. Nicht, also die Grundlagen überprüfen müssen. Auseinandernehmen, wie der Hafenmeister das mal formuliert hat, um ein bisschen neu zusammenzusetzen. Was natürlich Habermas auch nicht getan hat. Die Formulierung ist gut. Nicht auseinandernehmen, um es neu zusammenzusetzen. Und das hätte man tun müssen. Das hat niemand getan. Und erst jetzt erfahren wir, ja, in den ganzen Zirkeln ist tatsächlich darüber diskutiert worden, diese Dinge. Okay, also, Doppelsein der ökonomischen Kategorien. Das ist der zweite Punkt. Ihr wisst nicht, Doppelsein, das ist das Problem des Doppelcharakters der Arbeit. Das heißt, nur von dem Marx-Ansatz her, nämlich vom Doppelcharakter eines gesellschaftlichen Verhältnisses, nämlich vom Doppelcharakter der Arbeit, vermag ich, das ist meine These, den Doppelcharakter von Kategorien zu explizieren. Die subjektive Ökonomie ist hierzu nicht imstande. Also die subjektive Ökonomie, die grenzen zu lehrer, die kann unmöglich nicht diesen Doppelcharakter der Kategorien bilden. Also ich würde sagen, das ist ein ganz handfestes Argument. Da kann also jedem Ökonom entgegentreten. Er möge uns nochmal erklären, die Genesis nicht von abstrakt konkreten Kategorien. Es drückt ja nicht nur das Geld. Wir haben dasselbe Problem nicht des Doppelseins, auch im Kapital. Auch da haben wir die Dichotomie, den Widerstreit von sogenannten Realkapital einerseits, und Geldkapital andererseits. Also, das Problem der Einheit des Widerspruchs von Realkapital und Geldkapital. Also, mindestens hinsichtlich dieser Dreierkategorie, Ware, Geld und Kapital, tritt uns das Problem dieses Doppelseins oder Doppelexistenz, nennt es Marx auch, Doppelsein, Doppelexistenz, Doppelcharakter, gedoppeltes einfach, auch dieser typische Terminus findet sich, begegnen uns also mindestens diesen drei Kategorien. Und in der Einleitung, der Grundriss, da heißt es ja auch, in der Ökonomie ist alles doppelt gesetzt. Nicht? Als ideelles und als reelles, als abstraktes und als konkretes, als besonderes und allgemeines. Also das ist der zweite Punkt. Wo ich sagen würde, also diese Dinge sind zwar hinterfragt, aber nur im Hinblick auf die Notwendigkeit, sie von der hegelischen Logik her zu entwickeln. Ökonomietheoretisch gibt es hier keinen Ausweg. Also daran scheitert, würde ich schon sagen, die wirkliche Theorie. Der dritte Punkt ist das Problem der Objektivität. Auch daran scheint uns diese bürgerliche Theorie. Und diese Objektivität berührt sich natürlich eben mit der angesprochenen Subjektobjektproblem. Und sie wird diskutiert nicht nur diesem Stichwort objektiv-subjektiv, sondern auch unter dem Stichwort Verrücktheit. Verrücktheit nicht der ökonomischen Kategorien. Verrücktheit hat einen Doppelsinn, den Hegel entdeckt hat, Marx unmittelbar von Hegel übernommen hat. Verrückt meint eben auf der einen Seite eben nicht das, wie drückt es eben der Obersturm aus, nicht das Nachdenken nicht über Geld macht den Menschen verrückt. Das ist die eine Seite, nicht das Gewürz verrückt, macht die Menschen zum Narren, nicht? Die Menschen verlieren ihren Verstand beim Nachdenken über Geld. Das ist die eine Seite des Verrücktseins, der Kategorie Verrücktsein bei Marx, und die andere bedeutet nicht, dass etwas auf der Reihe getreten ist, nicht, dass man einen Tisch verrückt, einen Stuhl verrückt. Nicht? Also dieser merkwürdige Doppelsinn von Verrücktheit, den muss man eben auch haben, nicht, wenn im ersten Kapitel Marx die ökonomische Kategorie auch als verrückte Formen bezeichnet. Sämtliche ökonomische Kategorien sind verrückte Formen, sagt er. Ja, in welcher Weise sind sie verrückt? Ja, also wie also aus dem mentalen Bereich, aus dem subjektiven Bereich, einen objektiven Bereich. Das heißt also etwas, was zweifellos im Bewusstsein vorhanden ist, ist ja zugleich außer dem Bewusstsein vorhanden. Subjektiv, objektiv existierend. Verrückt. Und nun ist wichtig, es gibt bei Marx, und das ist eigentlich der Gegenstand dieser Stufungsmethode, eine Stufung dieser Verrücktheit. Nicht? Also eine Steigerung von Verrücktheit. Und die höchste Gestalt der Verrücktheit ist für ihn der Zins. Der zinstragende Kapital ist die vollkommenste Form der Verdinglichung des Fetischismus. Warum das können wir dann vielleicht nach der Pause diskutieren. Da werden wir ja nicht wirklich sehr kompliziert. Also es geht beim Zins um das Problem, um ein sehr modernes Problem, ein sehr häufig diskutiertes Problem in der Systemtheorie, neben das Problem der Selbstbezüglichkeit, der Selbstreferenz. Also der Zins nicht ist eine selbstbezügliche Bestimmung. Das ist eine These. Ich werde dann eine Reihe von Stellen angeben, in der Theorie über Mehrwert hauptsächlich. Die werden dann noch intensiv zu diskutieren. Also, der Zins, ja, entscheidend ist nur dies. Er bezeichnet den Zins als die Mutter aller verrückten Formen. Der Zins, die Mutter aller verrückten Formen. Und diese Feststellung findet sich nur im dritten Band. Im Kapitel nicht über den Zins. Das heißt, die Arbeit, das Geld des ersten Bandes, das sind gewissermaßen nur Vorformen der Verrücktheit, sind gewissermaßen unentwickelte Formen nicht der Verrücktheit. Der Ausdruck Verrücktheit taucht natürlich auch auf in diesem Kontext. Nicht nur in den Grundrissen, sondern auch im dritten Band. Mit anderen Worten, wenn es richtig ist, dass eine hoch differenzierte Kategorie wie der Zins eine entwickelte Kategorie, die Mutter von unentwickelten Kategorien ist, dann haben wir die Entwicklung vom Einfachen zum Konkreten als eine Entwicklung zugleich vom Konkreten zum Abstrakten zu begreifen. Als regressives Verfahren. Nicht, dann ist der Rückgang, ist gleich ein Rückgang in den Grund. In den Grund nenne ich den Zins als die Mutter aller verrückten Formen. Also das sind sehr verzwickte Dinge, das müsste sehr intensiv diskutiert werden anhand der Texte. Das alles ist im Osten und nicht nur im Osten, auch im Neomarxismus ausgebildet werden. Die Ökonomen würden gar nichts davon hören, also auch marxistische Ökonomen. Ich habe es einmal besucht, eine Diskussion mit Zinn, der hat nur abgelehnt. Die mögen davon nichts hören. Das ist ihnen nicht, da wird sie unheimlich zumute. Obwohl doch das Problem der Selbstbezüglichkeit, also in der Systemtheorie Konjunktur hat. Aber das wird auch nicht präsentiert, nicht in der Ökonomie, nicht diese Systemtheorie. Ich meine, im Gegensatz ist auch die Überlegenheit des Marx anders auch gegen den Luhmannschen. Nicht, denn bei Luhmann sind das ja alles nur Analogien zur biologischen Systemtheorie. Nicht während Marx natürlich dieses Problem der Selbstbezüglichkeit ganz handfest demonstrieren kann am Problem des Zinses. Und dieses Problem der Selbstbezüglichkeit des Geldes ist natürlich eigentlich Ökonomen kein Fremd geblieben. Also da finden sich schon in der ökonomischen Literatur einige wichtige Hinweise. Und zwar bin ich selber darauf gestoßen, aufgrund der Lektüre eines Buches, das ich Ihnen dringend empfehle. Es ist gewissermaßen ein Klassiker der Studentenbewegung in den 60er Jahren gewesen, das heißt Ökonomiestudenten und Soziologiestudenten, die haben damals sehr häufig das dreibändige Werk von Werner Hoffmann, die sozialökonomischen Studientexte, gelesen. Ist der Werner Hoffmann hier bekannt? Es gibt noch einige Exemplare und ich kann nur empfehlen, den Hoffmann zu bestellen. Das bei Lott erschien die dritte Auflage 1986. Und die sozialökonomischen Studientexte enthalten also Texte aus den klassischen Werken der Ökonomen mit Kritikern. Und vor allen Dingen, es wird hier gezeigt, nicht wie die Ökonomen sich gegenseitig widerlegen. Das heißt also, aus dem Kreise nicht der subjektiven österreichischen Schulen nicht, wird also jetzt nun etwa der Lieserich gegen den Böhmer ausgespielt. Oder der Grenzproduktivitätstheoretiker Knarrt gegen Böhmer. Und das macht also wirklich meisterhaft, der Hoffmann. Und im zweiten Band, mit seiner sozialökonomischen Studientexte, da geht es also um die Kapitaltheorie, um den Titel Einkommenstheorie. Also das Kapital, die Kapitaltheorie wird meistens dem Titel Einkommenstheorie, so wie jetzt Zinstheorie, Einkommenstheorie. Handel, die Wert- und Preislehre. Und der dritte Band allerdings die Makroökonomie. Die Lehre vom volkswirtschaftlichen Gesamtprozess. So wurde es angekündigt. Später hat es den Titel bekommen, Theorie der Wirtschaftsentwicklung. Das ist der dritte Band. Und hier nimmt er nun Bezug genau auf dieses Problem der Selbstbezüglichkeit, ohne dass diese Worte fallen. Von der Sache nach wird es thematisiert. Ich will gleich noch die wichtigsten Zitate hinweisen, nicht, dass also hier auch mal auf der Seite 237. Ich bringe das, wenn ich das später so schriftlich fixiere, nicht werde ich natürlich diese Bücher dann noch detailliert diskutieren. Also, wenn wir noch Zeit haben sollten, nach der Pause, können wir dieses Problem der Selbstbezüglichkeit anhand der Theorien über den Mehrwert nicht, und diesen parallelen Problemstellung nicht einige wenige Ökonomen diskutieren. Es ist wirklich kompliziert. Man muss sich die Texte ein paar Mal ansehen. Also ich kann hier gewissermaßen nur Hausaufgaben verteilen. Das ist also zu Hause intensiv, diese Texte zu studieren. Warum der Zins ein Selbstverhältnis ist. Gleich noch ein Stichwort. Der eine Ökonom, den der Hoffmann eben zitiert, spricht davon, ein gewisser Artabion, das ist einer der bekanntesten französischen Ökonomen, der Zins sei ein Verhältnis von Wert zu Wert. Ein Verhältnis zweier Werte. Ja, wie lässt sich das denken? Das hört sich nicht nur ganz harmlos an. Verhältnis von Wert zu Wert. Was sind das für Werte? So ist die Frage zu stellen, im Wesentlichen entspricht dann hier nur der Achterion von Wert. Ist das ein absoluter Wert? Und kann ich einen absoluten Wert denken? Eigentlich kann es nur ein absoluter Wert sein. Es kann nicht ein relativer Wert sein. Die relative Werte heben sich gegenseitig auf. Ein Verhältnis relativer Werte ist nicht denkbar. Das Widerspruch in sich. Ist es ein Verhältnis von abstrakten Werten? Aber was heißt dann abstrakter Wert? Nicht, also solche Fragen sind natürlich, zunächst mal gesagt, hört sich das ganz plausibel an. Das Zinsverhältnis von Kapitalwert und Kapitalertrag. Nicht? Darum geht es. Wenn ich den Kapitalertrag, der ja einen Wert darstellt, berechnen will, muss ich beziehen, nicht also auf den Kapitalwert. Aber wesentlich spreche ich wiederum von Kapitalwert. Was ist das wiederum von Wert? Also Sie sehen, also hier werden die Dinge ziemlich dunkel, aber man muss diese Problemstellung kennen, nicht um die Marx-Wert-Theorie zu bestehen. Denn die Marx-Unterscheidung, die sich nur bei Marx findet und bei keinem anderen Ökonom, vom unentwickelten und entwickelten Wert bezieht sich genau auf dieses Verhältnis. Den unentwickelten Wert nennt Marx auch einfachen Wert. Und die Theorie der einfachen Zirkulation, die Engels dann missverstanden hat als einfache Warenproduktion, bezieht sich genau auf dieses Problem des Selbstverhältnisses. Nicht also der entwickelte Wert, mit anderen Worten, ist der Kapitalwert. Aber wie ist also jetzt in welcher Weise der Kapitalwert zu unterscheiden, also vom Wert des Geldes und vom Wert des, der Ware? Der Wert des Geldes und der Wert des, der Ware nennt Marx unentwickelt. Unentwickelt bezogen eben auf das, den Kapitalwert als entwickelten Wert, der Gestalt, dass Wert eigentlich immer Mehrwert ist. Dass Wert Mehrwert setzender Wert ist, dass Wert nicht eine Substanz, sondern ein Prozess ist. Nicht, das ist die Quintessenz nicht der ganzen Werttheorie. Nur so, das lässt sich auch so ein Begriff wie Wertwachstum verstehen. Denn was wächst da? Wertwachstum, nicht? Was geschieht in der Wertschöpfung? Was geschieht im Wachstumsprozess der Wirtschaft? Inwiefern kann man hier also nun von einer Dynamisierung des Wertes sprechen? Also Sie sehen, das hat also dann auch schließlich wachstumstheoretische Bedeutung, wenn Sie wollen, letztendlich eigentlich ökologische Bedeutung. Nicht, denn wenn der Wert immer ein Mehrwert setzender Wert ist, dann kann ich, solange Wert produziert wird, natürlich unmöglich nicht eine, die Wirtschaft befrieden, nicht, also ein Nullwachstum herstellen. Ein Nullwachstum auf der Basis von Wertproduktion ist ein Widerspruch in sich. Nicht, denn der Wert ist also als Mehrwert setzender Wert selbstverständlich nicht also ein unendlicher Prozess. Also dies steckt natürlich, das ist eben mitgesetzt, mitgedacht bei Marx, in dieser Spannung zwischen einfachem und unentwickelten Wert. Diese Begriffe einfacher und unentwickelter Wert finden Sie übrigens nur in den Grundrissen. Aber der Sache nach sind sie auch in Kapitalwaren. Und kein Ökonom kennt diese Begriffe. Hat keine Vorstellung, nicht, dass es also, dass der Wert in sich differenziert ist. Nicht darauf wird es ja hinaus. Das kann ja gar nicht helfen. Und jetzt auch hier kommen meines Erachtens nach unvermeidbar dialektische Bestimmungen ins Spiel. Also, wir waren bei der Objektivität des unserer Rücktritt, nicht als dritten Punkt. Und in diesem Zusammenhang wäre zu diskutieren übrigens auch der Wert als äquivalent. Und zwar als objektives Äquivalent. Nun gibt es konsequente Subjektivisten, die sagen, wir können einen objektiven Wert nicht geben. Darauf gründet sich nämlich die ganze subjektivistische Reaktion auf die ricardianische Arbeitswerttheorie. Das heißt, die Gegner, die Begründer der heutigen Ökonomie, die Gegner der Arbeitswerttheorie, hatten eigentlich nicht Marx im Visier, konnten sie gar nicht im Visier haben, sondern die englischen Linksrichardianer und Proudhon. Das heißt, die Begründer der subjektiven Ökonomie, das sind die österreichische Schule, die Wiener Schule, also Menger, Böhm, Warberg, dann die französische Schule, Walras, nicht? Und drittens Jimmins in England, die wollten vor allem die Proudhon widerlegen. Proudhon nicht, das war also damals das Gespenst des Kommunismus. Marx war nicht bekannt. Die Bücher wurden fast zur gleichen Zeit nicht wie das Kapital geschrieben. Also insbesondere das Buch von Menger ist bereits schon vor dem Kapital konzipiert, doch dann auch die anderen hatten ihre Theorien schon vor dem Kapital konzipiert. Also man kann nicht sagen, also der Olle Marx 1867 Kapital erschienen. Ja, zur gleichen Zeit sind eben halt auch die antimarxistischen Bibeln erschienen. Nicht? Also eben halt der Menger und der Balras. Ein paar Jahre später, 1974 noch, sind die evangelischen Prinzipien erschienen. Übrigens auch 1872 war ich. Also diese subjektive Werttheorie, die kritisierten die objektive Werttheorie, nicht wie sie vor allem von den Ricardianern vorgetragen worden ist. Und nun lautet ein Hauptargument der Subjektivisten. Und zwar speziell der österreichischen Schule von Menger und seinen Schülern Lisa, das ein Argument, das wiederum von dessen Schüler Schumpeter übernommen worden ist. Ein objektiver Wert ist nicht denkbar. Es gibt nur subjektive Werte. Und zwar mit einem philosophischen Argument. Es gibt nur subjektives oder objektives im Sinne von physischen und physikalischen Prozessen. Es gibt also psychische Prozesse und es gibt physikalische Prozesse. Was gibt es sonst noch? Nicht, was gibt es sonst noch jenseits, nicht also eben dieses Subjekt-Objekt-Gegensatzes? Sagt mir doch, wo soll denn euer objektiver Wert existieren? Nicht, er soll kein subjektiver Wert sein, er soll sich nicht beziehen auf psychische Prozesse. Er soll sich auch nicht beziehen auf die Natur, auf physikalische Prozesse. Auf Objektives im Sinne von physikalischen Prozessen. Wo soll also der objektive Wert existieren? Also dieses Argument ist vor allen Dingen von Wieser, der vor Kant formuliert worden. Ich darf mal hier ein paar Sätze vorlesen. Da schreibt er, also im Anschluss an Menger, Menger hat das umgedeutet, nicht? Und Wieser hat das konkretisiert. Wenn selbst zugegeben würde, dass ihm, nicht der objektiven Wert, Realität zukommen, so ist er, da er, jetzt aufgepasst, als subjektive Erscheinung Realität nicht haben sollen und doch als Naturerscheinung Realität nicht haben kann, im Widerspruch mit all dem, was wir über die Dinge zwischen Himmel und Erde zu denken gewohnt sind. Und dann auch der folgende Satz. Gäbe es also einen gesellschaftlichen objektiven Tauschwert, die Gesellschaft wird dann entspräche auch dem objektiven Werte eine subjektive Interessenerscheinung und wir würden ihn, den objektiven Werte, ohne eine neue Ordnung zwischen den physischen und den psychischen Erscheinungen annehmen zu müssen, nicht denken können. Wir müssen eine neue Ordnung zwischen physischen und psychischen Erscheinungen unterstellen. Nur dann könnten wir den objektiven Wert sprechen und das ist nicht vorstellbar. Meine Sinne hat natürlich solches Reich zwischen subjektiven und objektiven Sinn gehabt und nannte es dann also im Anschluss an Lotze und Frege auch Drittes Reich. Das hat den politischen Bedeutung nur wegdenken. Das ist damals um 1900 ungefähr geschrieben worden. Da sind Sie ganz unschuldig. Damit haben Sie nichts zu tun. Es geht ja um logische Probleme und Geltungsprobleme. Das nennt Sie also Drittes Reich. Das nur im Stichwort Drittes Reich kann man in philosophischen Handwerkern, in den historischen Handwerkern der Philosophie nachlesen. Reich Drittes heißt es da. Da geht es genau um diese Probleme. Ja, es ist sicherlich, man hat einen Widerwillen, diesen Ausdruck zu benutzen, aber er ist also, wird innerhalb der philosophischen Philosophie also ziemlich unschuldig verwendet. Wie gesagt, also um 1900 herum hat Simmel diesen Ausdruck verwandt und zwar in seiner Philosophie des Geldes. Und Frege war zwar Antisemit, das ist richtig, hat in dem Sinne auch nichts damit zu tun. Ich glaube, Lotze ist mit der Urheber dieses Begriffs, der Logiker Lotze. Ja, es geht also um ein Reich zwischen subjektiv und objektiv. Nicht dieses Reich, dieses dritte Reich, das sind natürlich in erster Linie die logischen Normen, nicht auch die ästhetischen und vor allen Dingen eben halt auch der ökonomische Wert im Sinne von Simmel. Also Simmel kennt diesen objektiven Wert. Also Simmel darf in Berechnung von objektiven Wert sprechen, obwohl er selbst die subjektive Werttheorie favorisiert. Aber er versucht dann, den Wert als Urphänomen zu fassen, als a priori. Nicht? Und dieses dritte Reich ist das Reich eben von a priorischen Wesenheiten. Aber das wird auch meistens in der Ökonomie ignoriert. Nicht? Also, vom Urphänomen, vom Wert als Urphänomen, habe ich hier in diesem Sammelband nichts gefunden. Es ist merkwürdig, dass diese Fragestellungen dann ausgebildet werden. Aber irgendwie ist das schon sehr plausibel, diese Argumentation. Es kann keine objektive Werttheorie geben. Ich meine, objektive Wert ist denkbar. Man müsste sein denn, man müsste eine neue Ordnung zwischen den physischen und den psychischen Erscheinungen annehmen. Ja, da ist man zunächst mal perplex. Und das ist schon auf Anhieb ziemlich frappierend, diese Argumentation. Wie soll man die Objektivität des objektiven Wertes geltend machen? Nicht, wenn dieser Wert weder der Naturerscheinung zuzuordnen ist, noch der psychischen. Ich sehe schon, ich nur noch ein Wort. Damit schließe ich jetzt ab. Es gibt zumindest zwei Bereiche, die sich ebenso wenig in diesen beiden Polen zuordnen lassen, den physischen und den psychischen, Leben und Sprache. Also die sind jedenfalls so in der Sicht der Lieburg-Schule jenseits von der Subjekt-Objekt-Gegensatz anzusiedeln. So, das wäre es erstmal.